Ralla-ralla-ralla-ralla-ralla-ralla-ralla-ralla. Juvi, ralla-ralla-ralla-ralla-ralla. Da kam ein stolzer Reiter und brach sie ab. Hamburg ist ein schönes Städtchen, sitze wohl, weil es an der Elbe liegt. Sitze wohl, drinnen gibt's viel schöne Mädchen, viele schöne Mädchen, doch zum Heiraten nicht. Ach, es ist ja so schwer, auseinander zu gehen, wenn die Hoffnung nicht wär auf ein Wiedersehen. Lebe wohl, lebe wohl, lebe wohl, lebe wohl, lebe wohl, auf Wiedersehen. Träumt beinahe die ganze Kompanie.